Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Schlö. We'll be right back. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Schlö. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Schlö. Father Ocean, hear my song. You're the wave I was made from. Take me back to where we once began. Ocean Father, I was wrong. Years I followed just the sun. Now I see your darkness holds the key. I close my eyes and I begin to see. Cause I'm Runde Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Sputnik Heimspiel. Thank you. Dein DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Schlö.